Erst 14 Jahre später ging ich wieder nach Jerusalem. Barnabas war dabei und auch Titus. Zweiter, ich ging, weil Gott es mir gezeigt hat. Ich erzählte den wichtigen Leuten von Jesus. Ich wollte sicher sein, dass meine Arbeit nicht umsonst war. Dritter, Titus war ein Grieche. Aber er musste sich nicht beschneiden lassen. Vierter, falsche Brüder kamen heimlich zu uns. Sie wollten unsere Freiheit in Jesus Christus wegnehmen. Sie wollten uns zu Sklaven machen. Fünfter, wir gaben nicht nach. Wir wollten, dass die Wahrheit des Evangeliums bei euch bleibt. Sechster, einige Leute waren wichtig. Aber das ist mir egal. Gott schaut nicht auf die Person. Diese wichtigen Leute haben mir nichts Neues gesagt. Siebter, sie sahen, dass Gott mir die Aufgabe gab, den Nichtjuden von Jesus zu erzählen. Petrus sollte den Juden von Jesus erzählen. Achter, Gott half Petrus bei den Juden. Und Gott half mir bei den Nichtjuden. Neunter, Jakobus, Kephas und Johannes sahen, dass Gott mir Gnade geschenkt hat. Sie waren wie wichtige Säulen. Sie gaben mir und Barnabas die Hand. Wir sollten zu den Nichtjuden gehen, sie zu den Juden. Zehnter, wir sollten an die armen Leute denken. Das habe ich immer versucht. Elfter, Kephas kam nach Antiochia. Ich sagte ihm, dass er falsch handelte. Es gab Beschwerden über ihn. Zwölfter, vorher aß er mit den Nichtjuden. Aber dann kamen einige Leute von Jakobus. Da zog er sich zurück. Er hatte Angst vor den Juden. 13. Die anderen Juden taten auch so, als ob sie etwas vorspielen. Sogar Barnabas wurde davon beeinflusst. 14. Ich sah, dass sie nicht richtig handelten. Sie lebten nicht nach der Wahrheit des Evangeliums. Ich sagte zu Kephas vor allen, du bist ein Jude, aber du lebst wie ein Nichtjude. Warum zwingst du dann die Nichtjuden, wie Juden zu leben? 15. Wir sind Juden von Geburt an. Wir sind keine Sünder, die als Nichtjuden geboren wurden. 16. Wir wissen, dass wir nicht durch das Gesetz gerechtfertigt werden. Nur durch den Glauben an Jesus Christus. Deshalb glauben wir an Jesus. So werden wir durch den Glauben gerechtfertigt, nicht durch das Gesetz. Denn durch das Gesetz wird niemand gerechtfertigt. 17. Wir wollen durch Christus gerechtfertigt werden. Aber wenn wir dann auch Sünder sind, ist Christus dann ein Helfer der Sünde? Nein, niemals. 18. Wenn ich das wieder aufbaue, was ich zerstört habe, dann mache ich mich selbst zu einem Übertreter. 19. Ich bin dem Gesetz gestorben, durch das Gesetz. Jetzt lebe ich für Gott. Ich bin mit Christus gekreuzigt. 20. Jetzt lebe nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Ich lebe im Glauben an den Sohn Gottes. Er hat mich geliebt und sich für mich gegeben. 21. Ich lehne Gottes Gnade nicht ab. Wenn wir durch das Gesetz gerechtfertigt werden könnten, dann wäre Christus umsonst gestorben.